Kannst du etwa jemanden retten, der im Höllenfeuer ist? Jemanden, gegen den der Spruch der Strafe unvermeidlich fällig geworden ist?